Es war eine wunderschöne Mondnacht. Und ich spazierte allein zwischen verträumten Haciendas. Plötzlich hörte ich das klagende Weinen eines jungen Mädchens. La, la, la. Erzähl doch keine Märchen, Gonzales. Was hast du dir nur ausgedacht? Du hast bestimmt auch heute wieder eine Dummheit gemacht. Denn ungefähr seit gestern Abend, da flüstert jeder in der Stadt, dass eine schöne Senorita dein wildes Herz verzaubert hat. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, du tust mir so leid. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, wann wirst du endlich mal gescheit? Aber glaube mir, ich habe doch nur aus der Stadt ein paar Tortillas und Cerveza geholt. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Denn diese schöne Señorita, das wissen alle ganz genau, ist schon seit vielen, vielen Jahren des Ketchup-Königs Ehefrau. Und wenn durch Zufall diese Riese von dieser Liebe was erfährt, dann kann ich dir schon jetzt versprechen, dass man nie wieder von dir hört. Speedy Gonzales, du tust mir so leid. Speedy Gonzales, wann wirst du endlich mal gescheit? Glaube mir doch, ich habe wirklich aus der Stadt nur ein paar Tortillas und Cerveza geholt. Ja.